Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Und herzlich willkommen zum Mass Effect Day. Denn heute reden wir über die fantastische, glorreiche, unglaublich geniale Spielereihe Mass Effect. Fangen wir gleich damit an. Mit Mass Effect 1. Ich schätze mal, das haben der Markus und ich gespielt. Übrigens, hi Markus, willkommen. Hi. Ich schätze mal, wir haben beide mit Teil 1 angefangen und nicht in der Mitte, oder? Definitiv. Das kann man ja nicht in der Mitte anfangen. Sollte man zumindest nicht. Nein, sollte man eigentlich nicht in der Mitte. Man sollte den ersten Teil schon gespielt haben. Der erste Teil erschien damals 2007, war was völlig Neues, weil wurde übrigens entwickelt von BioWare und war was völlig Neues, weil das war das erste Spiel, was im Weltraum gespielt hat, tatsächlich von BioWare. Und das war schon ein Experiment, kann man sagen, oder? Ja, vor allem für mich war es ja in einer anderen Hinsicht auch noch was Neues. Es war, mehr shooterhaftig als Rollenspiel. Es war so eine Mischung. So eine Mischung aus Shooter und aus Rollenspiel. Und sehr gut erzählt, unglaublich gut auf Deutsch vertont, bis auf der Hauptsprecher, aber das kommt noch. Und auf meinem Rechner lief's damals nicht. Auf meiner Uraltkrücke lief das damals nicht. Also habe ich ein bisschen warten müssen, bis ich spielen konnte, bis ich einen anderen PC hatte. Dort konnte ich es dann spielen in 640 mit 480er Auflösung und alle Details unten. Aber ich konnte spielen. Oh, nice. Übel. The Joy of PC Gaming. Oh, fuck me, I hate it. Gab es 2007 für die Xbox 360 und für den PC und hat uns mit dem guten Commander Shepard in das Weltall geschickt auf eine Routine-Mission am Anfang des Spiels, des ersten Teils, und in der wir festgestellt haben, oh, da kommen so komische böse Aliens, die kommen anscheinend wieder und niemand weiß, wer die sind, und und dann gibt es so eine Gruppierung namens die Spectre. Und die haben dann im Prinzip, wie kann man die Spectre eigentlich nennen? Eigentlich sind die Spectre Weltraumpolizei. Ich habe sie immer so verstanden wie Weltraumdetektive. Ja, schon. Also richtig, so Polizei, off the grid. Hatten sie ja nicht genug ausführende Gewalt, dass sie jemand mal ins Gefängnis stecken können. Nee, die nehmen wir Gesetz selber in die Hand. Das ist eigentlich so. So Outlaws, die halt Gesetze machen. Eigentlich ist so James Bond. Ja, das trifft's gut. Das trifft's gut. James Bond, ja, das ist genauso. Die nehmen die Leute ja so gut wie nie fest. Die knallen sie einfach ab. Und so werdet ihr dann als Spieler zum ersten menschlichen Spectre. Und seid, weil ihr gesehen habt, dass ein gewisser Saren, eine echsenartige Figur, schon so echsenartig irgendwie, oder? Schuppenart? Ich weiß nicht, wie kann man... Ja, auf Salarianer jeden Fall Reptilienartig. Auf jeden Fall ein Alien, auf jeden Fall. Es gibt ja nicht nur Menschen in dem Universum, sondern auch einen Haufen Aliens. Unter anderem auch diesen Salarianer. Das sind die so Schuppenechsen. Ich weiß nicht, wie man sie echsenartig nennen kann. Auf jeden Fall, die sind da drin. Dann gibt es die... Oh Gott. Ich werde keine der Alien-Rassen aussprechen, weil man kann nur falsch liegen. Ich weiß, es gibt die Salarianer, es gibt die... ich hab's vergessen. Auf jeden Fall gibt's so blaue Frauen. Blaue Frauen. Blaue Alien-Frauen mit Tentakeln auf dem Kopf. Die sind nur weiblich, können sich mit jeder Rasse paaren. Witzigerweise, tatsächlich mit jeder Rasse, und sind auch Kriegerinnen, sind sehr, sehr klug und leben eine Ewigkeit. Unglaublich länger als Menschen, ist ja klar. Und dann gibt es noch die Kroganer, das sind riesengroße, laufende Panzer, kannst du sagen. Das ist so. Es sehen auch so Dino-mäßig aus, finde ich. Ja, schon. Ja, die sind so Dino-mäßig aus. Dann gibt es noch die Salarianer, das sind so, das sind Echsen, stimmt, ja, das sind Echsen, das sehen eigentlich aus wie Echsen. Und dann gibt es noch die, ich google das jetzt nicht nach, warte. Ja, es gibt ja auf jeden Fall noch die, oh Gott, wie heißen sie? Quarianer! Ja, genau. Irgendwas mit Quar, wusste ich doch. Es gibt ja noch die Quarianer, ja, da gibt es, die haben zum Beispiel die Probleme, dass sie unter anderem ohne ihre Schutzausrüstung nirgendwo hin können, weil ihr Planet wurde von einer selbstgebauten KI, von den selbstgebauten KIs übernommen und zerstört. Und dort gibt es war halt das Problem, dass es halt, ich glaube, überall, wo sie sind, brauchen sie einen Schutzanzug, weil deren Haut ist so dermaßen empfindlich, dass sie sich auf der Stelle mit irgendwelchen Krankheiten anstecken können und dadurch sie sehr, sehr schnell sterben, leider. Ja. Das war sehr, sehr krass auf jeden Fall. Die Echsenartigen, nicht die Echsenartigen, sondern die Turianer sind das, die man, also das ist ein Turianer, er sieht so, er hat so eine komische Mundform auf jeden Fall. Sind sehr interessant aussehende Aliens, finde ich, werden auch ein bisschen sehr oft menschenartig, bis auf die Elkor und die Hanar. Die Elkor sind so laufende Elefanten ohne Rüssel und die Hanar sind Jellyfish. Und rennen dann so durch die Gegend. Und dann gibt es natürlich noch die Rachni gibt es noch, die Quarianer, ja, das waren die mit den Schutzausrüstungen. Dann gab es die Batterianer, das sind Leute mit mehreren Nasen, mehreren Augen. Dann die Geth, die im ersten Teil lustigerweise Geths genannt werden. Das finde ich immer noch super. Weil der erste Teil wurde zwar gut übersetzt, aber er hatte immer noch ein paar Probleme, was Aussprachen von Alien anging. Und vor allem Geth dann zu übersetzen, anstatt Geth, ist sehr interessant. Ja, das ist halt, wenn man alles wortwörtlich übersetzt. Ja, und die blauen Frauen heißen die Asari, stimmt. Und die Asari sind, und mit so einer Truppe aus, die man sich dann so zusammenwürfelt, aus einer Asari, einem Salarianer, einem Turianer, ich glaube noch nicht, im ersten ist noch gar kein Salarianer dabei. Auf jeden Fall eine Truppe aus verschiedenen Rassen fliegt man dann mit seinem Raumschiff durch die Gegend und dann kann man Missionen erfüllen, der großartigen Hauptstory folgen, also der Jagd nach diesem Verräter. Und kann man auch Nebenmissionen machen und kann eines der furchtbarsten Minigames in komplett Mass Effect spielen. Und zwar das absolut grauenhafte, wir fahren mit unserem Auto über einen Planeten und sammeln Shit ein Spiel. Wer auch immer das wirklich getan hat, tut mir leid. Am Anfang habe ich es noch gemacht. Man konnte nämlich auf jeden möglichen Planeten, also man konnte Planeten scannen und auf manchen Planeten konnte man rauffliegen. Das heißt, du konntest da rauffliegen, konntest dann dich mit deinem Team in so ein kleines Auto quetschen und dieses Auto musstest du steuern. Die Steuerung von diesem Auto, von dem Mako, so heißt das Ding, war absolut furchtbar. Oh, grauenhaft. Ich bin froh, dass man es nicht schrotten konnte. Du hast dich mehrfach überschlagen, anstatt aber auch nur ansatzweise geradeaus zu fahren. Das war fantastisch. Das war herrlich. Es war so bescheuert. Und man hat halt dort verschiedene Sachen gemacht, wie zum Beispiel, hey, folge diesem Distress-Signal. Du bist da hingefahren, bist da in so eine komische Basis rein, bist immer wieder durch dieselben aussehende Basis gelatscht fast. Hast irgendwas abgeknallt, irgendwas eingesammelt und bist wieder raus. Das ist eigentlich nur gemacht wegen Erfahrungspunkten. Und das war halt so, die Nebenmissionen waren so meh, aber die Hauptstory war ziemlich cool. Man verfolgt diesen Saren, findet dann raus, dass er einen größeren Plan hat. Man möchte nicht zu viel spoilern, denn wenn dieser Podcast erscheint auch die Mass Effect Legendary Edition. Und das heißt, vielleicht hat sie der ein oder andere noch nicht gespielt. Vielleicht hat sie das eine noch nicht gespielt und sie alle sind die Dinger ja noch nicht. Obwohl, ja gut, 2007, doch schon ein bisschen. Und man möchte ja nicht zu viel spoilern und man sollte sich die Spiele auf jeden Fall zur Genüge führen. Vor allem auch mal den, allem auch den ersten Teil. Ich bin wahrlich gespannt, wie die das Spiel in der Legendary Edition umgesetzt haben. Weil die haben gesagt, die haben einiges geändert an der Steuerung, am Gameplay, an der Grafik. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt auf das Autofahren, das Weltraumautofahren. Da habe ich gelesen, da gibt es zwei Möglichkeiten, den zu spielen. Weil das war für mich der größte Kritikpunkt am ersten Teil, dieses blöde Fahren. Ja, da kannst du zwei Möglichkeiten spielen. Es gibt eine neue Steuerung und du kannst sogar auf die alte Steuerung wechseln, wenn dir das lieb ist. Also wenn ich mich quälen möchte, nehme ich die alte Steuerung. Richtig. Oder wenn du es haben möchtest, kannst du auch die neue Steuerung. Das ist natürlich dann besser. Bleibt abzuwarten. Halt, richtig. Das Coole auch in dem Spiel ist, du hattest Entscheidungen, die du machen konntest. Du konntest mit Leuten reden. Du hattest halt, das war damals neu, relativ neu eigentlich. Für mich tatsächlich das erste Spiel, in dem ich Entscheidungen mit Auswirkungen getroffen habe. Ja, du hast davor ein anderes Spiel gespielt, was ich dann nannte Star Wars Knights of the Old Republic. Das war ja für mich nie Auswirkungen. Ich habe ja tatsächlich immer dasselbe gespielt, darum habe ich nicht gewusst vor Mass Effect, dass da wirklich spürbare Auswirkungen sind. Ja, das hat man dann aber auch schon in dem Sinne gemerkt. Vor allem bei denen hattest du halt diese Zonen. Du hattest, ich antworte lieb, also die blaue Variante, ich antworte neutral, die weiße Variante, oder ich antworte böse, die rote Variante. Und je nachdem, wie du dich geantwortet hast, hat sich dein Shepard verändert. Das heißt, seine Augen haben angefangen zu glühen, er ist rücksichtsloser. Und Sein Wesen hat sich geändert und die Story hat sich, ist zwar weitergegangen, aber hat sich in dem Sinne dann auch geändert. Du hast halt, wenn du halt der ultimative Gute warst, bist du halt, das ist der gute Shepard, oh, das ist aber super, dass der da ist, das ist der tolle Shepard. Und wenn du der böse, ja, richtig böse Shepard ist, das ist auch shit, der hat gerade einen Kindergarten niedergebrannt. Fährt er dir auch noch über den Mund. Fährt er da auch noch drüber, Ja, das ist genau, was ich meinte, der darf, das ist schon okay. Er wird schon seine Gründe haben. Gerade wo du vorher sagtest mit Knight of Old Republic, dort war es für mich ja nie wirklich spürbar, weil was hat sich geändert? Das Aussehen von deinem Typen. Und bei Mass Effect war es für mich das erste bewusst, wo du auch gespürt hast, Shepard wird mit jeder bösen Entscheidung wirklich fieser. Ja, das stimmt. Da war das auch so, dass dein Held zum allerersten Mal eine eigene Stimme hatte, was viele Leute nicht mochten. Ich mochte das. Ich dachte, da kann ich mich nicht mit denen identifizieren. Da kann ich mich tatsächlich mit Leuten mehr identifizieren, wenn sie eine Stimme haben. Und ich nicht für sie reden muss. Finde ich besser. Das war halt bei The Old Republic ist das halt nicht so. Da musst du halt deine Antwort wählen. Kannst du dann auch auswählen. Das ist so ein Raster. Aber hier hast du halt so diese gute Antwort, die mittlere Antwort, die böse Antwort und auch so Informationsfragen. Das war halt eigentlich ziemlich cool gemacht, finde ich. Ich habe es mehrfach durchgespielt, um genau zu sein, seit dem Erscheinen von dem letzten Teil, also von Teil 3, offiziell letzten Teil, Teil 3, habe ich die jedes Jahr einmal durchgespielt. Alle drei krass. Teile. Na, ich habe es seit Jahr Erscheinen einmal. Insgesamt dreimal durchgespielt. Die Shepard-Trilogie. Einmal. Alle drei Teile hintereinander. Und ich glaube, nur beim ersten Durchspielen habe ich als einziges Mal beim ersten Teil das Mars Rover Autofahr-Minispiel gemacht. Danach habe ich es immer weggelassen. Ja, ich auch. Und nur noch Hauptstory, weil die Nebenmissionen echt langweilig waren. Okay, an diesem Punkt hier müssen wir ganz kurz spoilern. Also, Spoilerwarnung. Es gibt eine Szene in diesem Spiel, Spoilerwarnung nochmal an dieser Stelle, für Leute, die das Spiel nicht kennen und nicht gespielt haben, ihr könnt gern weghören. Für sagen wir mal 3 Minuten. Ja, sagen wir mal 5 Minuten und danach könnt ihr gerne weiterhören. Es gibt eine Szene in diesem Spiel, wo man sich entscheiden muss, wen man auf einem Planeten zurücklässt, um weiterzumachen, um dass sich dieserjenige opfert. Und das ist eine ziemlich große Entscheidung gewesen damals, weil ich dachte so, oh shit. Ich muss tatsächlich, wenn der stirbt, ist der weg. Dann gibt's den nicht mehr. Dann brauche ich ihn nicht. Dann gibt's den gar nicht mehr. Dann ist der tatsächlich weg. Und die beiden sind auch von der Charaktertiefe echt intensiv aufgebaut worden bis zu der Entscheidung. Also mir ist es echt schwer gefallen. Ja, mir am Anfang auch, mittlerweile nicht mehr. Ja, beim zweiten Durchspielen nimmt man den anderen und danach nimmt man den, der einem besser gefällt. Ah, genau, richtig. Genauso habe ich es auch gemacht. Und man kann sich entscheiden zwischen, also es gibt zwei Charaktere, der eine nennt sich Kaidan Alenko, das ist so ein Typ, der hat Implantate, dem geht es immer schlecht, der ist depressiv und der ist sozusagen der Depressive der Gruppe, kannst du sagen. Und er hat immer Schmerzen und hier und da und meckert die ganze Zeit. Und dann haben wir Ashley Williams, den Space Racist, die an Gott glaubt, obwohl sie Aliens sieht. Das ist sehr interessant. Und die keine Aliens mag. Und zwischen den beiden darfst du dich am Anfang entscheiden, wen du dann auf den Planeten zurücklässt, damit die eine Bombe zünden, damit der halbe Planet in die Luft gejagt wird und damit auch diejenige Person stirbt. So darfst du dich entscheiden. Und das war am Anfang ziemlich schwer, sich zu entscheiden. Und ja. Außer man hat sich halt einfach von vornherein schon auf einen festgeschossen. Ja, und mochte Tschüss. Den anderen nicht. Mach's gut, Kaidan. Bye, bye. Weil ich muss tatsächlich sagen, meine Entscheidung fiel auch auf Kaidan, weil der einfach so debri war. Der ja. hat immer die Stimmung runtergezogen. Ja, ständig. Hey, Kaidan, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Aber mir geht's so scheiße. Alles ist doof. So, okay. Kaidan, weißt du was? Bleib du hier und drück auf den Knopf, wenn ich nicht wieder da bin. Alles klar. Mach's gut. Was ich aber sagen muss, versteht man, wenn man ihn tatsächlich mal am Leben lässt und dann auch den Charakter an sich, wie er designt ist, kennenlernt. Ja, habe ich, aber gegen Teil 3 haben sie dann versaut. So weit bin ich nie mit Kaidan gekommen. In Teil, also am Anfang war es so, er wollte unbedingt dein Best Buddy sein, ganz kurz noch. Er wollte einfach nur, dass du ihm zuhörst, dass du halt sein Freund bist. Im zweiten Teil verwechselt er dich mit einer Frau, weil das Spiel geglitscht ist und kein Mensch damit gerechnet hat, dass jemand Kaidan am Leben lässt, vermutlich. Und im dritten Teil möchte er dich unbedingt ins Bett kriegen. Oh, plötzlich. Nein, danke, Kaidan. Mach's gut. Adieu. Bye. Also habe ich ihn dann auf den Planeten zurückgelassen. Kommen wir aber, nachdem wir dann die Abenteuer in Teil 1 erledigt hatten, startet das Spiel mit Teil 2. Und hier gleich nochmal ein großer Spoiler, wenn man Teil 2 startet. Man stirbt am Anfang des Spiels. Was aber fand ich eine schöne Erklärung dafür war, warum deine ganzen Skills weg sind. Das war eine sehr interessante Idee, wie deine ganzen Skills weg sind, ja. Man stirbt im zweiten Teil am Anfang des Games, denn dein Raumschiff, was du hast, wird zerstört von den sogenannten Collectern. Das war eine krasse Szene mit anzusehen. Ja. Verzeihung. Es war eine ziemlich krasse Szene mit anzusehen, weil am Anfang rettest du die ganzen Leute aus deinem halbwegs halb zerstörten Schiff, schaffst du die alle weg und dann sieht's so aus, alles klar, gut, wir gehen jetzt in die Rettungskapsel und du schickst die Rettungskapsel weg, dein Schiff explodiert zum letzten Mal und du siehst, wie dein Charakter in die Atmosphäre eines Planeten fliegt. Und du stirbst. Krass. Ja, dann sitzt du davor und sagst, ja, netter Anfang, ne? Ich hab's durch. Cool. Tschüss. Trilogie beendet. Trilogie beendet, es ging schnell. Ne? Hätte ich nicht gedacht. nein, es gibt dann noch im zweiten Teil fängt dann das Spiel erst richtig an, indem ein gewisses Syndikat namens Cerberus, über die du auch schon im ersten Teil erfahren hast, aber nur schlechte Dinge, die deinen Körper finden und dich wiederbeleben. Die haben aber und aber Milliarden Space-Dollar, Credits, was auch immer die da benutzen, in dieses Projekt gesteckt, um dich wiederzubeleben. Und das ist krass. Das heißt, neuem Exoskelett oder altes Skelett, neuem Exoskelett, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall haben die es geschafft, dich mit Space Magic wiederzubeleben. Wo ich mir da erkläre, warum Shepard U plötzlich eine neue Stimme hat. Denn die Hauptstimme von ihm wurde in... Besser hättest du es nicht ändern können. Ja, wurde in Teil 2 ausgetauscht. Warum, weiß ich nicht. Vermutlich irgendwelche Differenzen zwischen den Sprechern, das kann sein. Oder den Studios, das kann auch sein. Ich fand das halt ziemlich witzig. Du wachst dann auf und hast dann eine komplett andere Stimme. Und es ist, wow, okay, cool. Und wirst dann halt so in dieses Spiel halt reingeworfen. Und du triffst dann auch wieder andere Leute, die dann mit dir... durch die Gegend fliegen. Du hast dann mehr Character Development in dem Game tatsächlich, weil du Missionen für die einzelnen Charaktere, die du triffst in dem Spiel, die auch mit dir mitkommen, erledigst. Was ich übrigens noch vergessen habe zu erwähnen, du kannst im Mass Effect auswählen, ob du ein Mann oder eine Frau sein möchtest. Ganz wichtig. Und man kann natürlich BioWare-typisch auch im Bett mit einer der Figuren landen. Und wir nehmen nur, also ich persönlich, Blue Space Waifu, Liara. Das ist ja auf Dauer langweilig. Ha? Du musst, wenn du schon so oft durchspielst, immer jemand anders nehmen. Die anderen sind alle scheiße. Ich habe alle gedatet und ich finde Blue nicht so toll. Oh doch, Blue Butt, hallo? Blue Ass Space Waifu, es nice. Es gibt nur eine einzig wahre. Wen? Tali? Die man alle drei, ja. Tali? Die man alle den drei ersten Teil kannst du Tali nicht daten. Ja, aber du musst das richtig anstellen, dass du am Ende wirklich sie daten darfst. Und das lohnt sich, so lange zu warten. Es lohnt sich. Naja, wir haben halt, das ist halt, Tali ist halt die Aquarianerin, die halt in diesem Schutzanzug steckt. Ich weiß nicht, ich fand die nie, für mich nie reizend irgendwie. Weil du nie so hinter den Schutzanzug gedacht hast. So kann man es auch sagen, ja. In Teil 2 hat man dann neue Leute dazu gekriegt, wie Miranda oder auch The Tight Space Ass. Jesus Christ. Gespielt von einer Schauspielerin übrigens. Eingescannt, auch mit dem Gesicht und so weiter. Sehr gut gemacht, sehr gut besetzt. Sehr gute Sprecherleistung, aber auch wieder hervorragend auf Deutsch übersetzt. Der zweite Teil ist mein Lieblingsteil von den ganzen, von allen dreien. Wegen der Story vor allem, wegen dem Gameplay, weil sie da sehr viel verändert haben. Im ersten Teil war es nämlich so, es war zwar shooterhaft, aber du hattest so bestimmte Arten von Waffen, die hast du ja immer noch gehabt im zweiten Teil, aber du hattest keine Munition. Das heißt, du hast geschossen, so geschossen, loslassen. Und Waffe hört auf sich zu behitzen. Also geschossen und loslassen. Und Waffe hört sich auch zu behitzen. Das war scheiße. Ich habe das Spiel dann durchgespielt mit der Knarre. Du richtig timen. Mit der Knarre habe ich es durchgespielt, weil er so gut wie nicht warten muss. Ich fand das furchtbar. Ich finde es im zweiten Teil besser. Im zweiten Teil gibt es dann halt Munition, aber ich finde es im zweiten Teil besser. Tatsächlich. Da sind sie auch mehr auf eingegangen. Für mich war im zweiten Teil das eine Riesenumstellung. Auf einmal mit Munition zu arbeiten. Ich fand das so viel besser, mit Munition zu arbeiten. Aber ich fand es halt, es hat wesentlich mehr Skill benötigt im ersten Teil, das richtig zu timen, die Waffe ja nicht überhitzen zu lassen. Ich habe auch ständig Nachladen gedrückt und habe dauernd Granaten geworfen. Weil Muscle Memory, ne? Man muss ja nach jedem Schuss nachladen. Was übrigens auch sehr cool war, du konntest deinen Spielstand von Teil 1 in Teil 2 importieren und so getroffene Entscheidungen aufbauend weiterspielen. Das wirkte sich direkt auf viele Gespräche und Aktionen aus, jedoch nicht auf den Verlauf der Haupthandlung. War aber eine ziemlich geile Idee. Alternativ kann man sich auch einen neuen Charakter erstellen und dessen Vorgeschichte noch, die jedoch vordefiniert ist. Stimmt, ja, im Gegensatz zum ersten Teil kann Shepard je nach getroffener Entscheidung im Verlauf der Handlung sterben. Wusstest du das? Ja. Gegen Ende gibt es nämlich eine sogenannte Suicide Mission, also eine, du bereitest dein komplettes Team in dem kompletten Game auf eine Selbstmordmission vor, komplett. Und du kannst mit den Leuten deren Mission machen und sie dadurch sozusagen dazu überzeugen, hey, ihr braucht keinen Stress haben, wenn es gleich im Leben und Tod geht. Alles ist gut, ihr habt sozusagen alles, bevor ihr sterben könntet, erledigt. So nach dem Motto, kannst du sagen. Ne? Und wenn du das machst, dann sind die Leute vorbereitet, keiner von ihnen geht drauf. Machst du das mit einem bestimmten Charakter nicht, stirbt er in der Mission. Nein, nicht ganz korrekt. Ich habe es auch schon fertig gebracht, dass obwohl ich die Mission nicht gemacht habe, nicht gestorben ist. Weil du hast da auch noch ein Auswahlkriterium, auf welche Position der Mission setzt du die Leute. Ja, das stimmt, ja. Und wenn du den auf die richtige Position setzt und die Mission nicht machst, überlebt er. Richtig, ja. Aber wenn du da irgendwas verkackst beim Auswählen für die Position der Mission, solltest du ein gutes Vertrauenslevel zu demjenigen haben. Richtig. Sonst stirbt er. Das auch, ja. Ja, man sollte, man, also man sollte tatsächlich, wenn man niemanden verlieren will, mach die Missionen von denen, ist am besten. So kannst du dir dann, wenn du das irgendwo hinschickst, dann bist du safe. Wenn du das irgendwo hinschickst, wenn du nicht gerade komplette Scheiße baust, was kann nämlich auch passieren, dass auch wenn du die Mission gemacht hast, sie an eine falsche Stelle schickst, sie die dafür nicht geeignet sind, dass du trotzdem sterbst. Das kann auch passieren. Oder wenn du das Timing verkackst. Ha? Oder wenn du das Timing vermasselst. Oder wenn du das Timing vermasselst, richtig. Dann kann es tatsächlich passieren, dass sie am Ende sterben. Wenn du es komplett verkackst, also tatsächlich keine Mission machst, dein Schiff nicht ausrüstest für die Mission, sondern gar nichts davon machst, kann es sein, und das kannst du hinkriegen, dass Shepard am Ende stirbt. Das Spiel. Das ist witzig. Das ist richtig witzig. Das war ziemlich cool, fand ich. Dass du die Möglichkeit hast, dass dein Hauptcharakter drauf geht beim Ende der Mission. Ist schon geil, oder? Ja, ich habe mich nur immer gefragt, ich habe es leider nie ausprobiert, dafür spiele ich es nicht oft genug durch. Was passiert, wenn du das machst und dann kommst du in den dritten Teil? Der dritte Teil fängt einfach an. Kein Scheiß. Du kannst deinen Spielstand zwar immer noch übernehmen, aber die übernehmen den Tod nicht. Du hast halt einfach gewonnen. Es ist halt so. Einfach Gimmick. Ja, ja, die tot sind, sind tot, aber du lebst halt trotzdem auch. Das ist halt, da fing das auch an, das erschien übrigens 2010, da fing das auch an mit dem großartigen, tollen, hey, wie wäre es, wenn wir DLCs in das Spiel einbauen? Oh, ja. Da fing das an mit EA und deren DLC-Politik. Es fing davor schon an, aber da war es echt schlimm. Wir hatten DLCs wie Overlord, das war so ein extra DLC, dann hatten wir Kazumi, da hast du noch einen extra Charakter dazu gekriegt, der ganz cool geschrieben ist. Das Problem ist nur, dass der DLC-Charakter unterhält sich dann nicht, auch nur ansatzweise, mit den Kollegen von dir, sondern bleibt in seiner Ecke in seinem Raumschiff hocken und ist da halt. Ja, hallo, ich bin hier. Ja, es sind Anfangszüge von DLCs, wo man das einfach eingefügt hat. Ja. Keine Interaktion geplant. Keine Interaktion, gar nichts. Und es war einfach nur, ja, der ist halt jetzt einfach drin. Und da gab's den Shadowbroker DLC, wo du dann halt wieder auf Lyara getroffen bist. Und das fand ich halt cool. Sehr cool war es, wenn du mit ihr geromanced hast im ersten Teil, wie dann der Shadowbroker das DLC ausgeht. Das war cool gemacht. War ziemlich geil eigentlich. Das Witzige war, das war auf der PlayStation 3 Fassung damals, die ein Jahr später erschien, waren die DLCs schon dabei. Also nicht alle, aber fast alle. Das war ziemlich cool. Und das hatte auch dieses, da es den ersten Teil damals noch nicht auf der PlayStation 3 gab, konntest du hatte ich ja keine Möglichkeit irgendwie, ja scheiße, wie machen wir das mit den Vorgängern? Da haben sie sich extra einen Cartoon zeichnen lassen, wo du entscheiden konntest, was du gemacht hast, so grob. So hast du den sterben lassen, den hast du am Leben gelassen, mit dem hast du eine Beziehung und so weiter. Da konntest du das so einstellen. Das war ziemlich cool gemacht, das fand ich ziemlich cool. Der erste Teil erschien dann aber auch nochmal 2012 für die PlayStation 3. Habe ich aber auch nochmal geholt, auch noch öfters durchgespielt. Da habe ich dir das damals gezeigt, wie ich es durchgespielt habe. Da habe ich dich dazu gebracht, dass du das spielst. Du hast es nämlich dann am selben Tag gekauft für Steam, das weiß ich noch. Yep. Falls du dich erinnerst, ja. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel habe und ich zeige es dir, aber ich hatte den Vorteil, ich hatte dann schon mehr als nur einen Teil, ne? Ja. Zum Durchsuchten. Ja, Teil 1 und Teil 2. Und danach, bis ich Teil 2 durch hatte, kam schon bald der dritte. Der kam am 6. März 2012. Ja, aber ich habe lange gebraucht, um es durchzuspielen. Oder am 9. März. Du erinnerst dich, wie ich dich verflucht habe für dieses tatsächlich erste Teil Minigame. Der zweite Teil hatte noch ein viel beschisseneres Minigame. Oh Gott, da freue ich mich ja schon wieder drauf auf... Habe ich das verdrängt? Ich kann mich Collection. An kein Minispiel erinnern. Er hatte das Scannen und Collecten. Im zweiten brauchst du nämlich, um dein Schiff auszurüsten, brauchst du Sachen wie bestimmte Metalle, wie Element Zero oder so ein Blödsinn. Und die findest du am besten, indem du in dein Sternensystem fliegst und jeden einzelnen Planeten abscannst, bis er leer gescannt ist. Und dann hörst du die folgenden Stunden hörst du dann folgendes. Probe launched. Found something. Probe launched. We can use this. Probe launched. Found something. Probe launched. Das ist das Einzige, was du hörst. Ab und zu findest du eine Mission, wo du denkst, oh geil, endlich wieder auf dem Planeten drauf. Durch die Gegend laufen, Leute abknallen, irgendwas einsammeln, wieder raus auf den Planeten. Geil, endlich abwechseln. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das machst du stundenlang. Ja, ich aber das Ganze musst du nur ein einziges Mal machen. In Verbindung gebracht. Ha? Ich hab's tatsächlich jetzt mit dem dritten in Verbindung gebracht. Da machst du es auch, aber da ist es nicht mehr so schlimm. Ja, im zweiten habe ich es echt verdrängt. Oh, das war so furchtbar. Zum Glück brauchst du es nur ein einziges Mal machen, weil danach kannst du es eigentlich ignorieren, weil wenn du danach den zweiten Teil spielst, und ich habe es immer mit dem alten Spielstand gespielt, das heißt, ich habe einfach nur von vorne angefangen, kriegst du einen Haufen Sachen, damit du das nie wieder machen musst. Gott sei Dank. Aber dennoch, es war so nervtötend. Oh Gott, da gibt es auch einen wunderschönen Rap dazu. Von Kabuto the Python, den habe ich auch schon mal gespielt gehabt. War echt nervig. Aber auch in dem Teil hattest du wieder die Möglichkeit zu entscheiden zwischen Gut, Mittel und Böse. Diesmal aber hattest du noch andere Trigger. Zum Beispiel kann es sein, dass du kommst in so ein Gebäude rein und so ein Typ steht vor so einem Glasfenster, ne? Und der beleidigt dich die ganze Zeit, so, hey, hey, was macht ihr? Und anstatt ihn drunter zu reden, leuchtet zum Rot so dann die linke oder der rechte Trigger auf. Und wenn du den drückst, dann siehst du, wie Shepard ihn einfach durch die Scheibe kickt. Das sind so diese spontanen Aktionen. Wenn sie auf blau ist, sind sie gut, wenn sie auf rot sind, sind sie böse. Das fand ich auch ziemlich cool, dass du so spontane Aktionen hast. Wie zum Beispiel irgendwo, wenn du deinen besten Freund Gareth befreien möchtest, Space Bro, der Scharfschütze des Teams, wenn du den auch im zweiten, der kommt auch im zweiten Teil wieder vor, das ist einer dieser Torianer, wenn du den befreien möchtest, dann musst du zum Beispiel so einen komischen Mecker, der dann später für einen Angriff gegen ihn verwendet wird, kannst du schwächen, indem du halt einfach den Mechaniker mit einem Elektronikstab betäubst. Weg ist er. Kannst du machen. Auf jeden Fall ist es echt gut gemacht. Ja, du kannst so richtig beklaut tun. Es ist echt gut gemacht. Es ist echt saugut geschrieben. Die Story ist super. Die Charaktere sind sehr gut geschrieben. Bis auf Jacob. Fuck you, Jacob. Freck Jacob. Du langweiliger, unglaublicher, unnützer Charakter. Das ist der langweiligste Charakter. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer das war. Der Kerl war, den triffst du als einen der allerersten in der Haupthandlung. Das ist einer der allerersten, den du triffst. Und ihn und Miranda, und mit denen läufst du am Anfang durch die Gegend. Und der Kerl ist einfach nur nervig. Er hat Daddy-Issues die ganze Zeit. Er ist ein schlecht geschriebener Charakter. Und in Teil 3 ist er noch ein riesengrößeres Arschloch. Also hat auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Nee, der war sehr vergessenswert. Sehr cool war der Salarianer, Mordin. Ich mag Mordin. Mein Mordin war ziemlich cool. Der war so ein verrückter Wissenschaftler. Den Turianer mochte ich immer. Der war cool. Gareth natürlich, Space Bro, ist klar. Miranda, ja. Geht. Hat man mal dabei, im zweiten oder dritten Durchlauf datet man sie auch mal. Ja, und dann stellt man fest, die Leute haben sich im ersten Teil darüber aufgeregt, dass man Sexszenen sieht. Oh, da sieht man Sexszenen. Nee, man sieht nur blaue Haut, die übereinander liegt mit weißer Haut. Das war's. Oder weiße Haut mit weißer Haut. Das war's. Mehr sieht man ja nicht. Jetzt haben sie alle wieder was an. Bescheuert. Ja, aber so muss das doch sein. Ja. Ist doch realistisch. Miranda habe ich auch mal gedatet. Ich habe Jack. Vergiss nicht Jack. Jack ist eine, die hat Mega-Daddy-Issues. Tätowiert überall, Glatze und so weiter. Oh und ja, so ein Jack. Trägt so ein Harness, wo man interessiert nur ihre Nippel nicht sieht. Das ist halt. Das war Edgelord over the top, finde ich. Der Charakter ist okay. Ich habe es damals beim ersten Mal aus Versehen geschafft, mit ihr in eine Beziehung einzugehen, weil ich zu nett zu ihr war. Aus Versehen? Ich bin so kurz zum Ende und dann kommt die so rein. Ich so, ach, also, Scheiß, oh nein, fuck. Dieses Auszusehen, da hätte ich dir echt gern mal in einem Playthrough zugeguckt. Wie man aus Versehen mit Jack in eine Beziehung kommt. Man kann nicht aus Versehen nett zu ihr sein und Pluspunkte doch sammeln. Doch, plötzlich schon. Nicht. Anscheinend war ich aus Versehen nett zu ihr. Zu nett zu ihr. War plötzlich Vögel die miteinander. Ich sitze da so, oh fuck, jetzt muss ich wieder laden. Shit. Aber du musst ja keine Ahnung, was ich vorher schon mal tun. Damit überhaupt Beziehungspunkte aufgebaut werden. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Auf jeden Fall so, ah, fuck. Neuladen. Weil ich wollte, im zweiten Teil kannst du dich ja auch entscheiden, dass du mit gar niemand eine Beziehung anfängst. Mit null. Das fand ich auch ziemlich cool. Dass du dich mit niemandem darauf einlässt. Das fand ich gut. Muss ja auch nicht sein, dass man das, also bei mir ist das dann halt so gewesen, dass ich halt dann bei Liara geblieben bin. Er hat sich nur ins Bett gelegt, ein Bild gestreichelt von Liara und dann war es das und dann hat sie das erledigt. So, yes, Space Waifu Forever, the Blue Butt. Mhm. Ja, das war Teil 2. Kommen wir zu Teil 3. Der erschien am 9. März 2012 in Europa. In Deutschland erschien das Spiel schon am 8. März. Wir hatten es schon ein bisschen früher. Und die Handlung dreht sich aufbauend auf den beiden vorherigen Spielen um Shepards Kampf gegen die kriminelle Organisation Cerberus, also die Leute, die ihn wieder zum Leben erweckt haben, sowie in der Milchstraße angekommenen Riesenviecher, die anfangen, alles zu zerstören. Und dann erfährt man erst, warum sie das machen. Das erste Angriffsziel der Reaper ist dabei die Erde, wobei Shepard ziemlich stark übertreibt, wenn er zu anderen Planeten fährt, um seine Leute einzusammeln. Weil Shepard wurde suspendiert am Anfang des Spiels, weil die Leute haben ihn urplötzlich nicht mehr geglaubt, dass es die Reaper gibt, warum auch immer. Es ist Frieden, warum soll ich glauben? Ja, und in einem der DLCs, was du nie gespielt hast, wird dir erklärt, warum er eigentlich suspendiert wurde. Er hat das Universum der Batterianer in die Luft gejagt. Aus Versehen. Musste er, um die Reaper noch ein bisschen aufzuhalten, weil die wollten eigentlich da rüberkommen. Ja, und aus Versehen. Deswegen ist er eigentlich suspendiert. Deswegen warst du dann auch am Anfang, war ich am Anfang von Teil 3, als ich das nicht gespielt hatte, war ich verwirrt, weil ich das DLC nicht hatte, so, hä? Hä? Wieso? Hä? Ja, ich war erstmal aufgeschlaut, als ich tatsächlich irgendwann mal so eine Edition hatte, wo alle DLCs auch mit inbegriffen waren. Ja, ja. Beim ersten Mal habe ich es mir von dir immer erklären lassen. Danach wusste ich es dann so. Ah, deswegen, okay. Habe ich mich jetzt mal gewundert. Wieso ist denn der? Hä? Ist er bescheuert. Komplett. Was ist dieser komische Beefy-Typ? Woher kommt der denn auf einmal? Der wird später erklärt. Jacob Taylor. Der taucht auch auf einmal auf. Den kannte ich nicht, den kenne ich nicht. Wer ist Jacob? Woher kommst du, Jacob? Aber das liegt daran, dass Jacob zu einem Ableger gehört, der einen Action-Titel fürs iOS und zwischen Teil 2 und Teil 3 spielt und es dazu noch einen Film gab, den keiner geguckt hat und das Spiel, was keiner gespielt hat. Und da geht es eigentlich darum, dass Jacob dazu auserkommen wurde, hey, er soll eine Mission machen, eine Suicide-Mission, genau wie Shepard, nur bei Jacob ist Jacob der Einzige, der überlebt hat. Und alles, was Jacob in dem Film bzw. im Spiel gemacht hat, im Storyverlauf, war sinnlos. Für den Verlauf der Geschichte von Mass Effect. Tada! Jacob, fuck you, Jacob. Beef Jerky Guy, furchtbar der Typ. Absolut. Ugh. Das Spiel startet halt, in die Erde wird angegriffen, und man muss von der Erde flüchten und sammelt dann halt seine Leute zusammen, um eine Abwehr zu organisieren gegen die Reaper. Und das Spiel schließt den Handlungsbogen um den um unseren guten Shepard ab. Und ja, es hatte einige Probleme, vor allem die Enden. Ja. Es ist halt, das Spiel hat seine Höhen, seine Tiefen. Ich finde, der Anfang selber ist cool gemacht, wo du siehst, dass die Erde angegriffen wird. Du sammelst deine Leute zusammen, die in verschiedenen Kriegssituationen sind. Du hilfst ihnen, machst sie wieder loyal. Das heißt, du machst ihre Loyalmission, du erlebst Konflikte, du erlebst, wie die damit umgehen. Das ist echt gut geschrieben. Na? Echt gut umgesetzt, vor allem das mit den Asari, dass die in so komische schreiende Viecher verwandelt wurden. Das ist haunting, der Schrei von denen ist einfach nur boah, krass, einfach nur krank. Dieser übelst kranke Schrei ist einfach nur übel. Und es ist halt gut gemacht, es macht echt Fun. Das Problem sind die das Ende. Du meinst, wenn man es am Anfang ohne die DLCs spielt, das Ende, das kein Ende ist? Ja. Ich weiß noch, wie du mich davon überzeugt hast, dem dritten Teil nochmal eine Chance zu geben, nachdem die DLCs draußen waren. Nachdem das kostenlose Extended Cut DLC veröffentlicht wurde, ja. Du hast mich echt überzeugen müssen, dass ich das Spiel nochmal anrühre. Das Problem an dem Spiel war, bei den Enden war das Problem, ich glaube, sie wussten einfach nicht, wie sie es haben enden lassen sollen. Also hatten sie das, hat sich irgendjemand zu dem Zeitpunkt hat anscheinend Deus Ex gespielt, den ersten Teil, weil da hast du nämlich Entscheidungsmöglichkeit 1, Entscheidungsmöglichkeit 2 und Entscheidungsmöglichkeit 3. Das Problem ist nur, in Teil 3 von Mass Effect hast du entweder eine rote Explosion, eine grüne Explosion oder eine gelbe Explosion. Aber es fühlt sich alles unbefriedigt an. Ja, es ist so, Shepard übernimmt die Kontrolle über die Reaper, über die großen bösen Reaper und stoppt die Vernichtung. Shepard wird die Synthese, also die Transformation sämtlicher Lebensformen in eine organisch-synthetische Mischform. Shepard entscheidet sich für die Zerstörung der Reaper und allen synthetischen Lebewesen. Ja, oder im vierten, Shepard entscheidet sich, das ist dann mit dem DLC oder hinzugefügt, Shepard entscheidet sich für den Zerstörungszyklus der Reaper und allen höheren, also den Zerstörungszyklus und wird fortgesetzt und alle höheren entwickelten Zivilisationen, auch die Erde, werden vernichtet. Diese Option wurde erst im kostenlosen DLC Extended Cut hinzugefügt. Das heißt, du entscheidest dich dafür, dass alles genauso geht wie vorher. Weil der Sinn von diesen Reapern ist, die schenken einer Galaxie einen gewissen Status an Technologie. Die entwickeln sich weiter und irgendwann kommen die dann zum Ernten. Das haben die immer so gemacht. Immer. Ab dem Zeitpunkt, wo halt irgendeine Rasse einen bestimmten Technologiestandard erreicht hat. Richtig, da sind die dann gekommen und haben geerntet. Warum auch immer. Keine Ahnung wieso, ist halt so. Und das ist halt deren Zyklus gewesen. Und das haben die schon immer so gemacht, über Milliarden von Lichtjahren. Und und mit Shepard hast du dann halt am Ende die Möglichkeit, hey, nee, ich will das nicht. Entweder ich zerstöre alle, auf jeden Fall, egal was du machst, Shepard stirbt. Egal was du tust, Shepard stirbt. Shepard ist dazu leider verdammt, sich zu opfern. Ist ziemlich gut gemacht, dass er sich opfert, finde ich okay. Damit habe ich nichts dagegen. Ist halt schade, dass du halt so stirbst halt. Ist halt schade, aber es ist halt, es passt halt zu diesem, hey, er opfert sich und dass das Universum weiter bestehen kann. So nach dem Motto, ne? Ja. Das Problem war, die Enden. Die Enden sind immer noch so ein kleines Problem. Sie geben nicht sonderlich viel her, weil du hast halt, wie gesagt, immer eine rote Explosion, eine gelbe Explosion und eine grüne Explosion. Es fühlt sich einfach nicht an, als hättest du wirklich eine Entscheidung getroffen. Nee, es fühlt sich nicht an. In den drei Teilen hast du, egal welche kleine Fitzelentscheidung du triffst, echt immer coole Auswirkungen. Es fühlt sich jedes Mal an, als hättest du eine wichtige Entscheidung getroffen. Und das letzte fühlt sich an, als hätte ich eine Entscheidung getroffen, knicke ich meinen Strohhalm nach links oder nach rechts? Ja, schon. Es war sehr enttäuschend, leider. Was mir persönlich damals das Spiel echt vermiest hat und für mich der dritte Teil lange Zeit der schlechteste war. Ja, es ist auch nicht mein Favorite. Es ist mein Favorite in Sachen von, weil du kannst, in Sachen von den Nebensachen, die du machen kannst, die Nebenmissionen sind gigantisch. Du kannst mittlerweile auch ab Teil 3 Gareth daten, wenn du eine Frau spielst, was ziemlich witzig ist. Der Tanz zwischen den beiden ist absolut cool. Du triffst die ganzen Charaktere nach ein paar Jahren wieder, was ziemlich geil ist. Du weißt, was Jack geworden ist, du weißt, was Miranda geworden ist, aus den ganzen Leuten, die da dazu kamen, fand ich halt ziemlich cool. Das mochte ich selber. Das andere, dieses riesengroße, hey, hier ist hier stirbt alles und so weiter. Das ist so ein bisschen depressiv, die Story. Aber nicht in dem Sinne von, dass es sich komplett runterzieht. Das ist immer noch diese Nebenmission, die Charaktere, die du hast, ziehen dich halt schon rauf. Es ist halt schade, finde ich. Es ist halt schade. In der im 2012 ursprünglich ausgelieferten Version des Spiels wurden in allen drei Versionen der Endsequenz auch sämtliche Massenportale der Galaxie zerstört. Das heißt, ihr seid überall gestrandet. Es gibt so Massenportale, durch die du eigentlich von Galaxie zu Galaxie rennen kannst, aber die sind danach kaputt. Das ist halt dumm. Mit dem Extended Cut DLC wurden neue Varianten zugefügt, in denen bei hohen galaktischen Bereitschaftslevel die Portale nach einiger Zeit repariert werden können. Zusätzlich senkte der DLC die Mindestbereitschaftslevel zum Erreichen diverser Endvarianten. Das heißt, du musstest tatsächlich entweder sehr, sehr gut sein oder sich mit allen Leuten gut verstehen, damit du nicht das Universum verdammst eigentlich. Weil das ist halt so, ja, die können halt nicht mehr von Galaxie zu Galaxie reisen, sind da halt gestrandet. Das ist halt scheiße. Also du musstest fast absolut nur gut sein. Ich habe es einmal ausprobiert und es ist echt schwer. Also da habe ich nach Lösungsweg gespielt, damit ich nicht eine Entscheidung falsch treffe. Weil wenn du, ich glaube, ein oder zwei Entscheidungen im gesamten Spiel gabst, die das dann schon festgelegt haben, dass der Weg nicht mehr möglich ist. Ja. Und es ist eine Entscheidung, wo du nie drauf kommen würdest. Ja, ich weiß, das ist das Bescheuerte. Ich habe Teil 1, Teil 2 und Teil 3 in extrem gut und extrem böse beide Varianten durchgespielt. Und die extrem böse Variante in Teil 3 wird echt extrem depressiv an manchen Stellen. Also an manchen Stellen, wo du dir echt wünschst, ey, oh Mann, das, die Charaktere mag ich eigentlich schon und so weiter. Ne? Shepard, er schießt hier einfach. Ist ihm scheißegal. So nach dem Ende. Hauptsache, die Reaper werden zerstört im Ende. Das ist halt, im dritten Teil ist es nicht so gut umgesetzt. Im zweiten Teil ist es noch relativ witzig, wenn du da der Böse bist. Zum Beispiel kannst du, wenn einer der Oberleute von Cerberus mit dir reden will, kannst du einfach abbrechen, zack, fuck you. Mach's einfach wieder aus. Ich hab's geliebt. Super. Ha? Ich hab's geliebt, immer wieder einfach aufzulegen, weil die mir so auf den Keks gegangen sind. Ich fand das so geil. Der Typ redet mit dir. Ja, fuck off. Klick. Beim ersten Mal, als ich's gespielt habe, ich hab das echt abgefeiert. Ich habe manchmal einfach nur aufgelegt, weil ich die Option dazu hatte. Ja, ich auch. Ich fand das so witzig einfach nur. Das war so gut. Im dritten ist es halt wirklich, es ist halt sehr auf depressiv gemacht irgendwie. Also wenn du nur auf böse spielst. Wenn du auf gut spielst, du hast zwar dieses, ah shit, wir sind irgendwie am Ende vom Rande der Galaxie, aber auch irgendwie nicht. Und also wirklich am Ende und trotzdem reißen wir uns nochmal zusammen und dann als böse ist es dann halt nur so, ja, fuck it, ist mir egal, wer stirbt, Hauptsache die Viecher sterben am Ende. Also, ja, fuck. Nicht so gut. Hätte nicht man so gut angenehmer lösen können. Hätte man angenehmer lösen können, ja. Dafür ist das DLC, was dazu damals erschienen ist, was ich erst Jahre später gekauft habe, das beste DLC aller Zeiten. Und das ist das DLC Citadel. Das ist, oh Gott, war das gut. Es gab mehrere DLCs. Es gab Aus der Asche, wo du einen kaputten, ich glaube im zweiten Teil war das da, nee, im dritten Teil war das, da hast du einen Leviathan, ja stimmt, es gab das Spiel Leviathan, wo du einen Reaper auf deine Seite gezogen hast, das war ziemlich cool. Das war ein relativ cooles DLC, auch wenn es relativ kurz war, aber war ziemlich cool. War das nicht der Legion, den du da auf deiner Seite gezogen hast? Nee, das war einer der Geth, die du auf deiner Seite gezogen hast. Ah, okay, nee, dann. Da haben Leute damals spekuliert, weil da gab es schon nämlich, länger her. Da gab es nämlich so einen Screenshot mit ihm, wo Legion deine erste Rüstung anhatte aus Teil 1 und so kam, was ist da los? Und es ist einfach nur, ja, ist halt, Legion hat deine Rüstung gefunden. Yay, ich bin ein Gastier. Angespeist. Bam. Yay. Haha. dann gibt es aus der Asche, der einen neuen Charakter hinzufügt, der tatsächlich, wo du tatsächlich merkst, den haben sie rausgeschnitten, den haben sie fürs CLC zurückgehalten, das war ziemlich kacke, weil der wurde auch mit den anderen Leuten ist der auch umgegangen, das war ziemlich bescheuert, dass sie den rausgenommen haben. Das war so ein komisches Alien, das war eins der Protorianer, die du damals festgestellt hast, die damals erst da waren. Dann gab es noch einen Omega-DLC, den konntest du in Teil 2 Omega so besuchen. In Teil 3 ist Omega von Cerberus besetzt und stürzt deren Herrscherin Arya Und du musst halt dahin und musst halt die Station zurückerobern. Das kannst du halt nur in dem DLC machen, was auch wieder bescheuert ist, dass sie das rausgeschnitten haben. Das hat sich auch wieder gefühlt, ja, cut, cut, raus damit. Das sollte eigentlich auch drin bleiben, aber cut, cut, raus damit, müssen wir das DLC verkaufen. Mit welchen Hauptstory-Elementen kann ich denn noch Geld verdienen? So hat es sich für mich immer angefühlt. Das ist echt mies. Citadel ist die kostenlose Erweiterung für die Solo-Kampagne, die am 5. März 2013 veröffentlicht wurde. In dieser Erweiterung geht es um die Verschwörung gegen Shepard auf der Citadel, die der Spieler aufklären muss. Im Laufe des DLCs treffen auf ehemalige Crewmitglieder der vorherigen Teile, wovon einige wie Rex temporäre Squad-Mitglieder sind. Citadel ist in die letzte Singleplayer-Erweiterung und das Ding ist die beste Singleplayer-Erweiterung, weil man nämlich merkt, Shepard hat einen Klon. Shepard hat einen Klon. Kurze Zusammenfassung. Shepard findet heraus, er hat einen Klon. Er hat eine Party bei sich in seinem Apartment. Es wird darauf eingegangen, dass er nicht tanzen kann. Und es ist das großartigste DLC. Wenn du deine Squad-Mitglieder magst, ist es einfach ein fantastisches, bescheuertes DLC. Unglaublich lustig. Und das ist auch in den ganzen DLCs, auch mit der neuen Dings, ist es auch zusammen in der Legendary Edition. Da freue ich mich schon. Das wird richtig bescheuert. Das ist echt gut. Das Citadel DLC ist wirklich geil. Eigentlich der beste Part aus Teil 3, wenn man das so überlegt. Was aber, finde ich, sehr traurig ist, dass das der beste Part in Teil 3 ist. Ja, und das war dann halt Mass Effect 3, ne? Also halt, wir haben halt, hatte relativ gute DLCs. Hatte aber auch einen Multiplayer, den ich nie gespielt habe. Also nicht lange, sagen wir es mal so. Ich habe ihn ausprobiert. Und ich fand ihn auch nicht gut. Hast du den gespielt? Ich habe nicht mal ausprobiert. Für mich war Mass Effect immer schon was, das nicht in den Multiplayer gehört. Hört's auch nicht, finde ich, weil ich finde ihn auch ziemlich scheiße. Man hat den Multiplayer, man konnte ihn benutzen, um die Galaxy-Karte, was nämlich wieder so ein Minigame gehabt. Diesmal bist du in irgendeine Galaxie rein, musst das Planeten so außerhalb scannen. Wenn du was gefunden hast, bist hingeflogen, hast den Planeten kurz abgescannt, hast eine Sonne drauf geschickt, hast entweder eine Mission machen können oder du hast Sachen gesammelt. Das ist so irgendwelche Sachen gesammelt zum Aufrüsten deines Schiffs oder sonstiges. Und wenn du das so viel gemacht hast und dann gab es dann so einen Alarm, haben sich das Reaper verfolgt, dann musstest du da abhauen und dann halt wieder irgendwo hinfliegen. Und das konntest du dann noch erweitern in dem Multiplayer, in dem du dann verschiedene Missionen gemacht hast und sozusagen so gab. Das war, glaube ich, eine der Möglichkeiten, wie du das dann geschafft hast, dass dann alles auf 100% komplett ist. Das war eine der Möglichkeiten, wo du dann dieses mega krasse Gut-Ende gekriegt hast. In dem angedeutet wird, dass Shepard noch lebt, wenn du das dritte genommen hast, und zwar das synthetische Leben. Da sieht man in einer ganz kurzen Szene, wie jemand in dieser Rüstung von Shepard so macht, aufatmet und das war's. Und dann wird so angedeutet, dass er am Leben ist. Aber um das zu machen, musstest du tatsächlich den bescheuerten Multiplayer spielen. Was doof ist. Was ich richtig eine Schweinerei fand, muss ich sagen. Ja. War es auch tatsächlich. Es war nicht gut, nein. Der Multiplayer bestand nur aus typischen, hey, wir fliegen dahin mit einem Team von irgendwelchen Leuten, wir halten irgendwelche Sachen und fliegen danach zurück. Yeah, das war's. Bam, bubidi-bum. Fuck yeah. Das war's. Und das war so, es war ziemlich, es war halt echt scheiße. Der Soundtrack ist geil in den Spielen, absolut. Der Soundtrack ist mega gut. Jeder einzelne gottverdammte Song in diesem Soundtrack ist fantastisch. Der Soundtrack zu Mass Effect 3 stammt im Gegensatz zu den Vorgängen von Clint Mansell vom dritten Teil und von den ersten zwei Teilen wurde das irgendwie anders gemacht. Aber trotzdem, der Soundtrack war saugut, war sehr gut gemacht und ja, ist an sich eine gute Reihe, finde ich. Hatte einen relativ blöden Abschluss, kann man so sagen, aber ist trotzdem ist ja die Serie hat einen Abschluss gefunden. Ja, und dann. Tja, und dann, ne? Ja, die Shepard-Trilogie ist daher auch vorbei. Die Shepard-Trilogie ist damit abgeschlossen und wir dachten, hey, schade, es wird nichts mehr zu Mass Effect geben. Und dann urplötzlich auf der E3 im Jahre 2015. Erschien ein Trailer. Mass Effect Andromeda. Und alle sind durchgedreht. Und boah, sieht das so gut aus. Und oh, endlich für die neuen Konsolen. Für die neue Konsolengeneration. Und oh, das sieht so geil aus. Und das spielt in der Andromeda-Galaxie. Das spielt 100 Jahre, mehrere hundert Jahre nach den Ereignissen der drei Teile. Und so, oh, neue Geschichte. Und dann kam es raus. Und dann haben wir es gespielt. Und dann, oh Gott. Meines Erachtens, es ist, ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, darf man eigentlich nicht sagen, der Satz ist scheiße, Geschmäcker sind verschieden, aber man kann sagen, meines Erachtens hat Mass Effect Andromeda das komplette Mass Effect Franchise erschossen und begraben und sich selbst gleich mit. Weil das Ding ist absolute Katastrophe. Grafisch, es ist immer wieder interessant, wie dieses Spiel es schafft, grafisch so gut und so beschissen auszusehen. Das ist der Wahnsinn in dem Game. Das ist der absolute Wahnsinn. Das Spiel hatte damals eine ziemlich miese Kontroverse ausgelöst, als es nämlich rausgekommen war, war es nicht fertig. Null. Es war absolut. Welches Spiel ist heutzutage noch fertig? Es war absolut nicht fertig. Es war verbuggt ohne Ende. Es hatte Grafikglitches. Es hatte Gameplay-Glitches, es hatte Gameplay-Breaking-Bugs. Es war eine absolute Katastrophe. Und ich habe mich zur Aufgabe gemacht, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich habe es damals durchgespielt, als es rausgekommen ist, und ich habe es nicht gemocht. Das habe ich auch Markus groß und breit erklärt. Oder besser gesagt, groß und breit granted. Dass das Spiel scheiße war. Und habe dann es jahrelang versucht, immer wieder zu starten. Ich bin einfach nicht über den ersten paar Minuten hinausgekommen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen und das Spiel hat sich nochmal durchgespielt. Und ich habe festgestellt, ja, das Spiel ist scheiße. Das bleibt scheiße. Du bist auch nochmal auf die Idee gekommen, es zu spielen. Nachdem ich habe es auch nochmal gespielt. Weil, wie wir gesagt haben, wir spielen es beide nochmal. Weil damals war ja lustigerweise genau der Fall. Gut, ich habe mich irgendwann an die Grafik-Glitches und alles gewöhnt gehabt. Und wenn ich es mal auf alles, was ich von Mass Effect bis dato gekannt habe, auf die Seite geschoben habe und mal die Story betrachtet habe und nur die Charaktere, die mir gefallen haben, genommen habe, dann war es okay. Es hat zumindest unterhalten. Da kenne ich ganz andere Spiele, die einen riesen Hype auslösen, die nicht mal unterhalten. Und die man nicht mal beenden kann. Ja. Und insofern war es echt ein solides Spiel, das seine Schwächen hatte, dass das Geld, zu dem es verkauft wurde, nicht wert war. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich hätte damals im Neuverkauf, vielleicht so, wäre ich bereit gewesen mit einem 20er. Ja. Und dann wäre es auch ein okay-Spiel gewesen, wenn es jetzt das erste insgesamt von dem Franchise wäre, weil dann kann es nur besser werden. Aber es hat auch damit zu kämpfen gehabt bei mir, ganz stark beim ersten Mal durchspielen, dass ich es immer wieder mit der Shepard-Trilogie verglichen habe. Und das darfst du nicht machen. Du darfst dieses Spiel auf gar keinen Fall. Du darfst dieses Spiel auf gar keinen Fall mit der Shepard-Trilogie verglichen. Ich glaube, das Schlimmste an dem Titel ist tatsächlich das Mass Effect Andromeda, das Mass Effect davor steht. Würde dieses Spiel nur Andromeda heißen und unten drunter A Mass Effect Story, wäre tatsächlich, glaube ich, besser gewesen. Ja. Und hätte besser abgeschnitten. Richtig. Weil selbst jetzt beim zweiten Mal durchrackern, habe ich festgestellt, die Storyline finde ich immer noch passabel. Das, was mich am meisten stört, ist wirklich Mass Effect drauf. Und beim ersten Mal habe ich noch alles gemacht. Also da war ich echt euphorisch. Und jetzt habe ich schon gemerkt, dass die Nebensachen mich immer weniger interessiert haben. Ich wollte dann irgendwann nur die Story durchhaben. Ja. Und fertig. Das Problem ist, bei diesem Spiel ist ein riesengroßes Problem. Die Karten sind zu groß, auf denen du unterwegs bist. Die sind einfach viel leer. Zu groß. Und die sind leer, sind gefüllt mit Sammelaufgaben, die keinen interessieren. Du merkst tatsächlich, dieses Spiel wurde fast irgendwie gleich entwickelt wie Dragon Age Inquisition. Weil es ist dieselbe Engine wie Dragon Age Inquisition. Du hast dieselben großen Maps, nur auf Inquisition war es cooler, unterwegs zu sein. Als in Mass Effect Andromeda. Ja, aber auch Dragon Age Inquisition, wo ich es jetzt vor kurzem nochmal gespielt habe, hatte für mich das gleiche Problem wie Andromeda, als ich es nochmal gespielt habe. Beim zweiten Mal fehlt dir der Wow-Faktor von diesen riesigen Landschaften. Da dann sind sie einfach nur noch groß und leer. Ja. Und du stellst dir die Frage, warum muss ich jetzt hier eine halbe Stunde laufen, also gefühlt halbe Stunde, um ein Kraut zu sammeln oder irgendein Item zu sammeln? Ja, das hat mir aber tatsächlich in Inquisition hat mir weit mehr Spaß gemacht als andere Bilder tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Inquisition hat mir weit mehr Spaß gemacht als Andromeda. Die Story von Andromeda, um es ganz kurz anzureißen. Es gibt eine sogenannte Andromeda-Initiative, die von einem Typen namens Alec Ryder gegründet wurde, der ein Programm entwickelt hat namens Sam. Dieses Programm Sam ist eine künstliche KI, die sich mit ihm verbunden hat und dadurch ist er ein bisschen schneller, ist ein ehemaliger N7-Soldat, das heißt einer dieser Spezialsoldaten aus dem Mass Effect-Universum und ist sozusagen ein Pathfinder. Das heißt, er sucht einen Weg einfach für eine neue Galaxie, um Leute dahin zu führen und zu sagen, hey, lass uns doch dahin gehen und da zu leben. Der hat anscheinend mehrere Leute dazu gekriegt, mitzumachen. Und du spielst eins der Kinder von Alec Ryder. Der eigentliche Ursprung von Alec Ryder ist, dass seine Frau lag im Sterben, ganz kurz anzureißen. Das erfährst du im Laufe des Spiels. Seine Frau lag im Sterben. Er hat versucht, was zu finden, damit sie retten kann. In Kryostasis gesetzt, hat Sam entwickelt und so weiter. Ist dann Funding ausgegangen, hat dann von irgendjemand Fremden Funding gekriegt. Und hat dann seine Initiative starten können. Das alles, während das Ganze in Mass Effect ablief. Das heißt, du hast von dieser Pathfinder-Organisation nie was gehört. Oder Andromeda-Initiative nie was gehört. Es kam nie auf. Sondern es ist einfach nur in diesem Andromeda-Spiel ist es dann halt erst zutage gekommen. Das heißt, man hat versucht, im Prinzip das komplette Universum neu zu starten. Indem man sie gar nicht in dem alten Universum lässt, sondern einfach mit den altbekannten Aliens, die wir hatten, in ein neues Universum pfeffert. Yep. Das haben sie halt damit versucht. Und das haben sie halt mit Archen, sind sie halt durch die Gegend geflogen, sogenannten Archen durch die Gegend geflogen. Das heißt, Leute waren im Kryoschlaf und sind dann halt für bestimmte, die haben halt diese Berechnung gemacht, wo sie halt hinfliegen müssen. Hey, ich habe einen Planeten entdeckt, der sieht ganz nett aus, dann kommen wir uns einfach dahin. Wir feuern uns dahin und fertig und gehen in Kryoschlaf und sind mehrere hundert Jahre weg. Das heißt, 134 Jahre nach dem Start der Archen in der Milchstraße kommt die Arche Hyperion, auf der du bist, im Helios-Cluster der Andromeda-Galaxie an und kollidiert mit so einem sogenannten Geißel, einem riesengroßen Dingens, was auch immer da im Weltraum schwebt. Und auf jeden Fall durch den Zusammenprall wird die Hyperion beschädigt. Und Alec Ryder, also dein Vater, entschließt sich in dem Planeten, den er gefunden hat, namens Habitat 7 zu erkunden, um einen sicheren Hafen zu haben. So. Du spielst eins der Kinder, entweder Scott oder Sarah Ryder, wo das erste Mass Effect ist, das mich gezwungen hat, den Charaktertitel zu benutzen, weil beide Charaktere absolut hässlich sind. Normalerweise spiele ich immer den Standard Shepard. Ich spiele immer den Standard Shepard, weil ich weiß nicht. Da passt irgendwie nicht, dass man sich seinen Charakter selbst zusammenbaut, finde ich. Oder was sagst du? Hast du den benutzt, den Charakter, den in dem Teil? Also ich benutze immer die Standard. Du hast echt den Standard benutzt? Ich habe auch dort den Standard benutzt. Beim ersten Spieldurchgang damals habe ich es mit Scott gespielt. Mit Scott Ryder durchgespielt. Ich habe halt mir einen eigenen Charakter erstellt, weil ich konnte die Fresse von dem einfach nicht sehen. Es ging nicht. So war es halbwegs erträglich. Und am Anfang des Spiels gehst du halt auf diesen Planeten, bei der Erkundung des Planeten und an Aktivierung eines Reliktgewölbes, welches ein Konstrukt zum Terraforming ist, stirbt dein Vater. Und er sagt halt, dass jetzt Alex Kinder den Posten des Pathfinders übernehmen. Das heißt, all das, was er ursprünglich gemacht hat, wird dann dir übertragen. Du findest dann nach ganz kurzer Zeit so eine komische Undock-Station, auf der eigentlich schon alles fertig sein sollte. Ne? Aber es hat sich herausgestellt, die Archen wurden verloren. Niemand weiß, wo die restlichen Archen sind. Ihr seid die Einzige, die aufgetaucht ist. Auf dieser Station herrschte ein Bürgerkrieg. Und wie das nun mal so ist, man anstatt Wissenschaftler und vernünftige Menschen mitzunehmen, nimmt man nur Idioten mit. Und so ist halt dieses komische Ding, was da war, nicht fertiggestellt worden. Und du musstest halt im Prinzip alles richten. Du stellst dann fest, dass diese Reliktgewölbe dazu da sind, die Planeten, die du besuchst, zu terraformen, dass Leute drauf leben können. Und dann kannst du dich entscheiden, nachdem du dann diesen Planeten terraformt hast, kannst du dich entscheiden, was machst du auf dem Planeten? Machst du ein Wissenschaftsteam oder machst du ein Militärteam? So, und jetzt kommt der eigentliche tolle Kniff dieses Spiels. Es ist scheißegal, was du tust. Es hat null Auswirkungen. Ja, das fand ich beim zweiten Mal durchspielen auch sehr traurig, weil ich ja tatsächlich mir damals notiert hatte, was habe ich für Entscheidungen immer getroffen, routinemäßig, und habe diesmal exakt das Gegenteil getroffen. Aber es hat sich nichts geändert. Du hast das Riesengroße, was sie damals gemacht haben, ist, was komplett bescheuert war, meines Erachtens, ist, die haben dieses Gut und Böse rausgenommen. Du hast kein Gut und Böse mehr. Du hast doch manchmal ganz kurz diese Initiativentscheidungen, ganz wenig. Aber ansonsten ergibt es keinen Sinn mehr, auch egal wie du antwortest. Es ist wurscht, wie du antwortest. Es ist egal, was du sagst. Weil es steht da unten, hey, ich möchte den Typen gern beleidigen, ne? Und dein Charakter sagt was vollkommen anderes. Das heißt, die haben einen der besten Faktoren im Spiel einfach rausgenommen. Ja, es ist halt furchtbar. Immer dieses, ich will mal was Neues ausprobieren. Das war, nicht das war alles, was gemacht. Neu gemacht wird, ist zwingend besser. Ja. Dann gab es eine neue Alien-Rasse, die man kennengelernt hat, die aussehen wie Jellyfishs. Hässlich, nervig und hässlich. Einfach nur hässlich, finde ich. Absolut hässlich. Aber auch wieder menschenartig, warum auch immer. Und dann sind halt die Bösen, hat sich dann rausgestellt, ja, diese Bösen verwandeln dann diese Jellyfish-artigen in ihre eigenen und dann, oh nein, es ist ja so schrecklich. Und ich saß nur so da beim ersten Mal, dachte mir so, lass mich raten, die Bösen sind eigentlich die Fischwesen. Oh, ich hatte recht, oh nein, wie schrecklich. Und beim zweiten Mal saß ich dran und denke mir so, oh Gott, das ist so dumm. Es ist nicht sonderlich innovativ, das auf es keinen Fall. Es ist absolut innovativ, nein. Der Oberbösewicht will auch unbedingt diese Kraft, die du hast, dass er dann Planeten kontrollieren kann. Warum, weiß ich nicht mehr. Er will sie einfach haben. Er will die Planeten lebenstauglich machen, was ich schon tue. Aber er will das auch. Motivation vom Bösewicht null. Komplett bescheuert. Ja, es ist kein gutes Game gewesen, absolut nicht. Die Charaktere, auch die mit dir rumgelaufen sind, waren Abklatsche von den alten Charakteren. Du hattest einen Kroganer, der alt war, immer nur am Kämpfen war, der war im Prinzip Rex in alt. Dann hattest du eine Turianerin. Und Stummer. Der war auch viel am Blala. Und du hattest eine Turianerin, die ganz nett war. Die konnte man sogar romancen, war ganz niedlich, aber auch, es war halt so, ist halt Gareth in weiblich nur schlechter. Dann hast du eine Mischung gehabt aus Kaidan und Ashley. Das war die eigentlich in den Kommandoposten reingehen sollte. Wie hieß die? Oh Gott. Die ist so langweilig, dass ich ihren Namen vergessen habe. Du fragst mich Namen aus Andromeda. Egal, auf jeden Fall war die. Das war so eine Mischung aus den beiden. Also echt Katastrophe, die Frau. Furchtbar. Die habe ich geromanced, als ich Scott war, weil ich die einzige war, die halbwegs interessant war für den ganzen Charakter. Dann hast du Phoebe, die Asari. / Erfinderin, / verspielt, / hey, ich bin die coole Liara. Nein, bist du nicht. Geh weg. Und dann hattest du... Ha? Die hatte ich gedatet. Dann hattest du ein Fischwesen, die heißen übrigens Angara. Ich habe keine Ahnung, wie das Arschloch hieß. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn absolut nicht. Der war so, dass ich habe ihn im zweiten Spiel so gut ignoriert, wie es nur ging. Und dann haben wir den Charakter, den ich am nervigsten und unglaublich beschissensten fand, von Anfang an. Und das ist Liam. Fick dich, Liam. An dieser Stelle ein kleines Wort an Liam. Fick dich, Liam. mögest du zugrunde gehen. Mögest du auf einem fremden Planeten etwas essen, eine allergische Reaktion bekommen und daran ersticken. Fick dich, Liam. Ich hasse Liam. Gott verdammt nochmal, ich hasse Liam. Ein unglaublich nervtötender, beschissen geschriebener Charakter mit einer langweiligen Loyalty-Mission, die Loyalty-Mission brauchst du nicht mal mehr machen. Und vor allem bei ihm ist das eine Abklatsch von der Star-Wars-Mission, extrem schlecht umgeschrieben, extrem schlecht geschrieben. Und es ist Katastrophe gemacht. Der Typ ist unglaublich nervig. Irgendjemand hat ihm erlaubt, seine Couch mit auf das Raumschiff zu bringen. Wie auch immer er das geschafft hat. Und er ist dabei, weil der Vater Alec hat ihn auserwählt, weil er war vorher Polizist. Und der mir so, ich dachte, wir nehmen nur die klügsten und besten Leute und Wissenschaftler und nicht Kaufhaus-Cops. Kennst du okay. das nicht, Leute, die einem so gehörig auf den Nerv gehen, dass jeder sie loswerden will? Ich könnte ihn für 600 Jahre einfrieren und hab dadurch meine Ruhe. Komm mit, Liam! Wir haben noch einen Platz frei. Wir könnten jetzt noch einen Gehirnchirurgen mitnehmen oder 6 Jahre eine nervige Person einsperren. Ich kenne den perfekten Liam. 600 Jahre eine nervige Person einsperren. Ich kenne da jemanden perfekten. Ja, aber danach musste ich ihn wieder auftauchen. Aber da kann was schief gehen. Es ist halt echt, also der Charakter kann mich am Arsch lecken. Ich hasse diesen Charakter. Das Spiel hat ein offenes Ende, weil anstatt mal zu probieren, wie das so ist, hey, lass uns mal ein Spiel machen mit einem abgeschlossenen Ende, kam Papa EA auch natürlich auf die tolle Idee. Nee, das muss auf der Stelle eine Trilogie werden. Wir wissen haargenau, Mass Effect, die Marke ist erfolgreich und dieses Spiel wird genauso verwendlich, sogar erfolgreicher. Fangen wir doch mit Andromeda schon so an, dass es gleich eine Trilogie sein soll. Dass es konzipiert wird auf eine Trilogie. Wir klären nicht alles in dem Spiel auf, sondern lassen das Spiel so offen, dass es auf eine Trilogie ausgelegt ist. Jawohl, genau so machen wir das. Und das Spiel war Semi-erfolgreich. Es hat sich verkauft. Nur die Leute fanden das Spiel scheiße und fanden das Spiel verbuggt. Und dann, wenn du ein Spiel zu lange verbuggt lässt, spielt's keiner mehr. Und dann geben es die Leute auf. Keiner mehr. Dann hören sie auf. Dann spielen sie es nicht durch. Verkaufen's oder machen sonst was damit oder lassen es im Schrank stehen. Und dann spielen sie es nie weiter oder spielen es auch nie zu Ende. Das ist so. Wenn ein Spiel zu stark verbuggt ist, dann wird es einfach nicht weitergespielt. Aber ganz so ist nicht bei jedem Spiel so. Wenn der Hype weiter geschürt wird und den Leuten immer wieder versprochen wird, dass die Fehler behoben werden, bleiben sie am Ball. Das sehen wir aktuell ja. Aber EA hat ja nichts getan, um irgendwelche Bugs zu beheben am Anfang. Die haben ja gar nichts versprochen, sondern die haben das Spiel ja, glaube ich, sehr schnell aufgegeben. EA hat das Spiel unglaublich schnell aufgegeben. Die haben nichts versucht zu richten, so nach dem Prinzip, hey Leute, jetzt haben wir euer Geld, uns interessiert nicht, ob ihr Verbesserungen wollt, weil wir hören eh auf mit Mass Effect. Genau. So hat sich's angefühlt. Ihr seid ja schuld, ihr wolltet's ja nicht. So nach dem Motto. Es wurde dann trotzdem noch gefixt. Viele Sachen wurden geändert, aber dennoch nicht zu 100%. Es wurde dann einfach. Die haben zu spät mit dem. Ja, die haben zu spät reagiert. Viel zu spät. Die haben dann auch das Spiel fallen gelassen. Die Story sollte in den Roman weitererzählt werden, was nie passierte. Und damit hat sich dann Mass Effect verabschiedet. bis auf von. Ich glaube, 1-2 Jahren. Oder letztes Jahr oder so. Wo es einen ganz kurzen Teaser gab. Hey, wir machen ein neues Mass Effect. Wo ich sehr viel Angst vor habe. Wo ich sehr, sehr, sehr, sehr viel Angst vor habe. Weil BioWare gehört immer noch EA. Aber wir haben einen Lichtblick. Dadurch, dass das Star Wars Game, das letzte, von EA, dermaßen erfolgreich war mit Singleplayer, hat EA gesagt zu BioWare, zumindest zum neuen Dragon Age. Es braucht ja kein Microtransactions Actions Game geben, also kein Service Game. Braucht es ja nicht sein. Ihr könnt ein normales Rollenspiel draus machen, haben sie denen gesagt. Und haben sich von der Entwicklung komplett zurückgezogen. Das heißt, BioWare hat komplett Kontrolle über Dragon Age. Ich bin nur dann beruhigt, wenn das Spiel rausgekommen ist und es immer noch so ist. Ich weiß, wie lange Entwicklungszeiten mittlerweile dauern. Ja. Nicht mehr nur so 2-3 Jahre. Und selbst wenn das Spiel dann rauskommt, ist es in den meisten Fällen nicht vollständig. Und an jeder Ecke kann EA immer wieder mitmischen. Ja, das stimmt. Also ja, ich bin dann entspannt, wenn es wirklich ein Kaufdatum gibt und das Spiel zu 90% bis dahin fertig ist, ohne dass wieder was in Richtung Multiplayer oder Microtransaktionen geändert wurde. Es wird noch dauern. Ich schätze immer noch so gute 2 bis 3 Jahre, wenn nicht sogar ein bisschen länger wird es dauern, bis das Spiel rauskommt. Genau wie das neue Mass Effect. Lasst euch Zeit, BioWare, um Himmels Willen. Lasst euch Zeit. Aber auch macht nicht zu das viel, Spiel, weil ansonsten kommen nur Versprechungen. Macht das Spiel in aller Ruhe fertig. Lasst euch nicht einschüchtern von EA. Wenn sie einen Trailer aushauen wollen, checkt von mir aus Concept Art. Das reicht schon. Das ist okay. Damit sind wir einverstanden. Wir warten gerne. Und vielleicht ist ja auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine PlayStation 5 erhältlich. Also ich muss das nur aus meiner Warte ein bisschen korrigieren. Braucht nicht zu lange und hypt dabei. Weil das macht alles kaputt. Ja. Wenn sie 8, 9 Jahre brauchen und den Hype permanent nach oben boosten, egal wie gut sie es machen, sie können nur daneben liegen. Ja. Weil man kann 8 Jahre Hype nicht halten, was man da versprochen hat. Nope. Vor allem nicht, wenn man in den Trailern lügt. Ja. Cyberpunk. Gibt's einige Beispiele. Ja. Also es ist wirklich am besten, liebes BioWare-Team, einfach lasst euch nicht stören, macht den Scheiß fertig, so gut wie es geht, wenigstens zumindest, weil ihr seid EA. Ihr gehört immer noch zu EA, das muss man immer noch dran denken. Ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass das besser wird als den Bullshit, den ihr mit Andromeda abgeliefert habt. Ach ja, oh Gott, das Beste kommt hier noch. Erinnerst du dich noch an Anthem? Ja, dunkel. Ganz dunkel, dieses Multiplayer-Shooter-Ding, ja. Irgendwie sowas. Es das wurde mal gesagt, ziemlich tot war. Es wurde aber gesagt, ja, Anthem spielt in der Mass Effect-Welt. Wo es einen riesengroßen Aufschrei gab, wo sie dachte, in welche? Dann haben sie gesagt, ja, in der Andromeda-Welt. Und dann alle wieder Ausgabe, so, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Anthem auch tot. Wie gesagt, Mass Effect Andromeda war kein guter Abschluss für die Reihe. Mal schauen. Wir haben den Trailer gesehen. In dem Teaser gab es 2 Charaktere aus den alten Teilen. Das heißt, man wird sich wieder auf die alten Teile konzentrieren. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Keiner weiß, um was es geht. Wir werden sehen, wir werden warten, wir werden hoffen und schauen wir mal, was sie daraus machen, würde ich sagen. Mehr kann man nicht tun. Einfach mal warten und schauen, was er draus macht. So. Richtig. Das war unser kleiner Rückblick und Ausblick und Einblick in die Mass Effect-Reihe. Großartig, im Gegensatz zu Andromeda. ja. Gute Spiele. Und jetzt gibt es die Legendary Edition, wo Teil 1, 2 und 3 mit tatsächlich allen DLCs, die je erschienen sind, bis auf die Multiplayer-DLCs natürlich, weil der nicht dabei ist, zu kaufen. Ich habe es mir gekauft. Ich werde das Spiel jetzt dann vermutlich starten und nicht mehr aufhören, bis ich durch habe. Bis ich alle 3 hintereinander durch habe. Das kann passieren. Das kann schon mal passieren. Ups. Ich warte noch, bevor ich es mir zulege. Auch wenn ich jetzt tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt richtig Bock auf Mass Effect habe. Ich schmeiß den Stream an. Ich zeig's dir dann. Oh ja, super. Ich mach dich dann heiß drauf. Du okay. Willst, dass ich mein Embargo breche. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke wie immer, dass ihr da seid. Ich danke wie immer meinem Co-Moderator Markus, dass er hier war. Immer gern. Und ich sage, macht was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bye bye. What are you doing? Scanning. Hey, yo, PC, the turntable biotic. Hit him with the good stuff, gone. Probe away. I'm Commander Shepard. Probe away, way. You wanna see if I've got the minerals? Probe away. I'm Commander Shepard.